Reisesprachkurs Englisch. Praktische Reisedialoge und Redewendungen. Hello, listeners. Hallo, liebe Zuhörer. Machen Sie mit uns eine Sprachreise nach London und werden Sie fit für den Aufenthalt in einem englischsprachigen Land. Get ready for the trip. Der vorliegende Konversationskurs macht Sie anhand von 28 praktischen Dialogen mit grundlegenden Sprachmustern des Englischen vertraut, damit Sie sich in typischen Reisesituationen zurechtfinden können. Im Anschluss an die Dialoge finden Sie wichtige Ausdrücke und Redewendungen zum Eintrainieren. Als Übersetzungshilfe sprechen wir Ihnen Dialoge und Sprachmuster auf Englisch und auch auf Deutsch vor. Nach jedem englischen Satz oder Ausdruck folgt eine kleine Pause zum Nachsprechen. Nützen Sie diese Nachsprechpausen und sprechen Sie möglichst oft und möglichst laut nach. Um Ihnen das Nachsprechen und Verstehen zu erleichtern, sprechen wir den englischen Text besonders klar und deutlich vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg. Have a nice time and good luck.